wach auf für mich. Sternlicht und Frühtau schon warten auf dich. Den Klang der rauen Welt hört man am Tag. Schlaflied im Mondeslicht für dich nun starb. Du schöne Träume, mein König im Lied. Hör, wie es lobt dich, die sanfte Melodie. Fort ist die Obhut der Menge für dich. Du schöne Träume, bleib wach nun für mich. Du schöne Träume, bleib wach nun für mich. Du schöne Träume, draußen im Meer, Meerjungfrauen singen der Loreleimeer. Über dem Bächlein der Dunst wird geboren, wartend bis Dämmerung verblasset im Morgen. Du schöne Träume, meines Herzstrahl, so wie der Morgen von Bach und Seestahl, er auch die Wolken der Sorgen nimmt sich. Du schöne Träume, bleib wach nun für mich. Du schöne Träume, bleib wach nun für mich.